Richie, ein Element bitte. Das war ja laut. 2 Stunden Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Am Mikrofon Marcel Fischer und Gast Herr van den Brink. Radio Team Gold. Fast 20 Jahre moderierte er auf diesem legendären holländischen Radiosender. Heute bei Den Haag FM und er ist bei mir zu Gast. Ich habe mir jetzt schon mal einen Sixpack Heineken zurechtgestellt und erwarte euch zu einem 30 Minuten Nonstop Music Block. Und der hat sehr viel holländische Musik in sich. Los geht's mit Herman van Veen. Ja, er ist zurück, hat eine neue Platte für einen Kuss von dir. Wenn du keinen See hast, ich mal dir einen. Hast du keinen Himmel, ich glaub dir einen. Hast du keinen Platz, ich atme dir einen. Hast du keine Bäume, ich tanz dir einen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hast du keinen Schatten, ich schreib dir einen. Hast du keine Idee, ich spiel dir einen. Hast du keine Fragen, ich beantworte dir eine. Hast du keine Tränen, ich weine dir eine. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Für einen Kuss, für einen Kuss, für einen Kuss von dir, Kuss von dir, einen Kuss auf die Spitze meiner Nase von dir. Für einen Kuss, für einen Kuss, für einen Kuss von dir, einen Kuss von dir, einen Kuss auf die Spitze meiner Nase von dir. Hast du keinen Freund, ich bastel dir einen. Hast du keine Sonne, ich zeichne dir ein. Hast du keinen Mut, ich schöpf dir einen. Hast du keinen Stern, ich pflück dir einen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Für einen Kuss, für einen Kuss, für einen Kuss von dir, Kuss von dir, einen Kuss auf die Spitze meiner Nase von dir. Für einen Kuss, für einen Kuss, für einen Kuss von dir, Kuss von dir, einen Kuss auf die Spitze meiner Nase von dir. Van Veen und Blue October, das ist der unverwechselbare Sound von Radio Marabu, Europe's Alternative Music. See the sun go down on the river. I feel the wind blow out of state to gray. I feel the air around you, it's kinda closing. Or do you feel at all? I can't behind you. I'll watch your face turn from glow to straight gray. See the moon go up and it shines this glory on my face. Nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. Everything we can I keep. This fire. Alternative Music. Let it all just read on me. I'll let it all just read.

6810 Marabu auf Kurzwelle. Winter of love. Holland, Ilse de Lang, Trintje Osterhaus, Golden Earring und Kane, Spleen United, Tindersticks, Blue October und Hermann van Veen davor noch. Wieder dieses Ding, gleich auf Radio Marabu zu Gast, Ex-Radio Team und heute Den Haag FM-DJ, Ger van den Brink. 2012 kuscheln wir uns durch den Herbst. Kurze Tage, lange Nächte, Zeit fürs Radio. Radio Marabu präsentiert in jeder Show einen handverlesenen Herbstkuschler. Unsere DJs tauchen ab und heben Perlen aus unserem Musikarchiv. Die Marabu Herbstkuschler. Für lange Nächte. Jetzt auf Marabu. Radio Marabu mit fantastischer Webseite auch auf Facebook. Aktuelle News, Tipps und vor allem viele persönliche Einträge der DJs, Leserreaktionen darauf und wiederum die oft witzigen Kommentare der DJs dazu. Alles absolut lesenswert. Und nun vergesst auf keinen Fall den Gefällt-mir-Knopf zu drücken. Hallo, hier spricht dein Internet-Marabu-Screen. Ich bestehe nur aus Bits und Bytes. Und ich möchte doch auch mal ein bisschen was Kürzeres machen. Einmal im Monat regelmäßig Radio Marabu auf Kurzwelle. Auf 6010 Kilohertz. In deinem Radio auf Kurzwelle. Kürzer geht's nicht mehr. Radio Marabu on Shortwave. Das ist ein Marabu Herbstkuschler. Nach Beimalzeit von Inexcess, Ger van den Brink, zu Gast auf Radio Marabu. Marcells Herbstkuschler. In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend. But I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces, they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, these faces, they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. Ich bin Simone Bergmann von Simisteria. Du hörst Radio Marabu, Europe's alternative music. Meistgespielten Titel auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music, das war The Mysteria. Ja. Und das ist, wir haben das schon oft gesagt, eine Kollegin. Eine Mysterie. Ja, eine mysterische Mysteria. Eine Kollegin von Viktor Alders gewesen bei Den Haag FM. Stimmt. Wir sind gerade im Studio von Den Haag FM und neben mir sitzt Herr van der Brink. Hallo. Hallo. Du bist Musikchef von Den Haag FM. Ja, stimmt, ja. Und ich bin Musikchef von Radio Marabu und wir beide spielen diesen Titel. Warum? Aus Mitleid? Aus Mitleid? Nein, nicht aus Mitleid. Natürlich, weil es eine gute Platte ist. Weil wir gute Radiosender sind, ja. Und dann nur gute Platten spielen. Es war ein Kollege von mir, aber nicht deswegen, dass wir das spielen. Es ist eine gute Platte. Wir machen heute hier auf Radio Marabu ein bisschen Radio zusammen. Herr van der Brink hat ein paar Titel mitgebracht. Ich denke, einige von den Radiofans werden dich kennen. Wir erzählen uns gleich noch ein bisschen was darüber. Wir spielen erst mal was von deiner Liste. Welchen Song? Was machen wir? I Wish Stevie Wonder. Yeah. I Wish, Herr van der Brink, hier zu Gast auf Radio Marabu. Du hast bei einem Piraten angefangen, nicht wahr? Ja, stimmt. Ich habe eigentlich meine eigenen Piratensender gehabt. Erzähl mal. Radio Batavia, das war in 70er Jahren, wenn ich 17 oder 18 war, habe ich damit angefangen. Dann war es Radio Stadt Den Haag, da habe ich lange Zeit gearbeitet, das war auch eine Piratensender. Und dann wird es professionell ab 1987, wenn ich angefangen bin, als Moderator bei Radio Tingold. Ja, und das kennen sicherlich viele Hörer auch in Deutschland noch. Das lief Mittelwelle perfekt zum Empfang in Deutschland. Radio Tingold war ein Sender, der anfangs über Italien nach Holland kam. Ja, das musste so sein, weil das auf eine andere Weise nicht möglich war in die Zeit. Und so hat das angefangen und später war das nicht mehr nötig und dann war das anders gegangen und ja. Du hast dort auf Radio Teen jahrelang eine schöne Sendung gemacht für Autofahrer. Für die LKW-Fahrer, ja, stimmt. Erzähl mal. Ja, ich hab damals ein Programm gemacht und das hat etwa um 5 Uhr am Morgen war das gestartet und das war eine Sendung für die LKW-Fahrer und DAF hat das gesponsert und das hat 5 Jahre gedauert oder so und ich habe viele Textberichte damals gekriegt aus ganz Europa, weil wir eine starke Mittelwelle-Frequenz gehabt haben und das war sehr schön umzutun. Eine verrückte Zeit gewesen. LKW-Fahrer hören ja gerne Rock'n'Roll. Stimmt, Rock'n'Roll und Country. Genau, das führt uns zum nächsten Titel deiner Auswahl. Welchen wollen wir spielen? Für die LKW-Fahrer. Ja. Was machen wir? Backman Turner Overdrive? Ja, Backman Turner Overdrive. Backman Turner Overdrive, you ain't seen nothing yet. I wanted it that way. Baby, you ain't seen nothing yet. Ja, hier auf Radio Marabu. Ja, von der Brink zu Gast hier bei uns. Du hast fast 19 Jahre bei Radio Teen gearbeitet. Fast 20 Jahre. Ja. Ja. Was sind da für Erinnerungen noch? Ach, schöne Erinnerungen. Mhm. Ich war damals angefangen, wenn Ferry Maat Direktor war. Das war der Chef, der hat mich angenommen. Ferry Maat war ein ganz... Seesender-Moderator. Ja, stimmt. Macht die Soul-Show. Ja, du weißt Bescheid. Ja. Ja, und später ist Tom Mulder dazu gekommen. Und ich kann mal sagen, dass ich von beiden Herren sehr viel gelernt habe. Und das hat mir auch einen besseren Moderator gemacht, glaube ich. Wie hat sich das Radio verändert? Puh. In die Zeit, wenn Tom Mulder kam, dann wird es kommerzieller, weil er hat mehr Ideen von Amerika mitgenommen nach Holland und das so in Holland auf dem Radio gebracht. Und ja, das hat gewirkt für die Zuhörer. Ich selbst habe eine ganz andere Erinnerung noch an Radio Teen. Da gab es nämlich damals noch einen zweiten Sender und der war bei mir in Thüringen kurz nach dem Ende der DDR im Kabel. Das war Power FM Amsterdam. Power FM, yeah. Yes, das war bei uns in der Studio, wird das gemacht. Und das war mehr oder weniger die alternative Schwester von... von Radio Teen. Ja. Das war damals ein Sender, der sehr, sehr viel aktuelle Musik gespielt hat, aber nicht nur sichere Hitparaden-Knaller, sondern auch Mut gehabt hat, unbekanntere Sachen. Da habe ich unglaublich viel Musik damals entdeckt bei Power FM. Stimmt, das haben die gemacht. Aber ich weiß nicht, ob das heute noch möglich ist in Holland, aber damals war das sehr gut. Ja. Hat es ja auch nicht lange gegeben, wurde dann Love Radio. Und ich glaube, als Primal Scream erschienen ist, Rocks, da war Power FM schon nicht mehr am Start. Aber wenn es sie noch gegeben hätte, wäre der so... Wäre ja, bestimmt, bestimmt. Und das spielen wir jetzt? Wir spielen jetzt Rocks von Primal Scream. Just pull a hunchback, bitch, just your rocks off, honey. Shake it now, now. Get them up downtown. Get your rocks off. Get your rocks off, honey. Shake it now, now. Get them up downtown. Get your rocks off. Get your rocks off, honey. Shake it now, now. Get them up downtown. Get your rocks off. Get your rocks off, honey. Rocks, Primal Scream, Radio Marabu Europe's Alternative Music. In der nächsten Stunde mehr mit Claire van den Brink und raus aus dieser mit den Rolling Stones, Doom and Gloom.